Okay. Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Hallo, ich bin Hans Heiser vom Stop Monsanto Schrein. Machen sich alle keine Sorgen. Gehen Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Für die Bevölkerung besteht aktuell keine Gefahr. Seit über 100 Jahren gibt es den Chemie-Biotech-Riesen Monsanto. Dabei spielt sich Monsanto immer wieder als Wohltäter auf. Immer wieder müssen wir uns anhören, dass die Monsanto-Produkte niemanden gefährden. Aber womit ist die Biokrake Monsanto groß geworden? Mit einem Herbizid namens Agent Orange. Tonnenweise wurde Agent Orange im Vietnamkrieg auf die Urwälder gekippt. Heute wissen wir, dass immer noch Millionen Vietnamesen und Amerikaner an den Spätfolgen leiden. Fehlbildung bei Neugeborenen bis in die dritte Generation. Immunschwäche oder Krebs sind nur einige der Folgen. Aber natürlich bestand für die Menschen nicht zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefahr. Aber Monsanto hat noch mehr Wohltaten für uns bereit. Wachstumshormone, um die Milchleistung von Rindern zu erhöhen. Für Menschen keine Gefahr. PCB im Tierfutter, um den Fleischaufbau zu beschleunigen. Für Menschen keine Gefahr. Glyphosate auf unseren Feldern und Wäldern. Für Menschen keine Gefahr. Sagen Sie, wie oft müssen wir uns eigentlich noch anhören, dass alles ganz ungefährlich ist, wo einem die Folgen weltweit förmlich ins Gesicht springen? Was für eine Ironie, dass Monsanto 2006 den Black Planet Award für Profitwahn und ökologische Rücksichtslosigkeit erhielt. Nur um dann 4 Jahre später von einem Wirtschaftsmagazin zum Unternehmen des Jahres ernannt zu werden. Wie kann man deutlicher machen, was Monsanto ist? Eine Machtmaschine, die für den eigenen Profit ohne Rücksicht auf Menschen und Umwelt vorantreibt. Scheinbar. Scheinbar hat aber das Produzieren von Umweltgiften nicht mehr ausgereicht. Wie praktisch erschien es den profitversessenen Managern von Monsanto, wenn Pflanzen und Gifte ganz genau zusammenpassen. Und weil das Gift schon da war, musste man jetzt eben die Pflanzen manipulieren. Keine Sorge, für die Menschen besteht weiterhin natürlich keine Gefahr. Genveränderte Tomaten, giftresistente Rapshybride, Weizen, Mais, Soja, Baumwolle, Monsanto ist überall. Wo Monsanto selbst nicht züchtet und mit Genen herumexperimentiert, werden andere Firmen aufgekauft oder Kooperationsverträge gemacht. In Entwicklungsländern wird Monsanto Saatgut verkauft. Saatgut, das durch genetische Veränderungen nicht mehr vermehrungsfähig ist. Die Bauern vor Ort sind darauf angewiesen, immer wieder bei Monsanto zu kaufen. Und wo die Regierung das nicht unterstützt, kauft Monsanto eben die Regierungen. Inzwischen gehören Monsanto direkt oder indirekt 90% aller Saatgutpatente. Wir dürfen nicht länger zulassen, dass Monsanto unsere Ernährungsgrundlage vernichtet. Wir dürfen nicht länger zulassen, dass tonnenweise Glyphosate ausgebracht werden, die unsere Umwelt vergiften. Und wir dürfen auch nicht länger zulassen, dass Monsanto mit Korruption und schierer Machtgewalt Einfluss auf Regierungen ausübt und weiter Profit auf Kosten aller Menschen macht. Agent Orange, PCB, Wachstumshormone, Glyphosate, genetische Manipulationen. Machen Sie sich keine Sorgen. Gehen Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Für die Bevölkerung besteht weiterhin keine Gefahr. Danke, Frau Bahn. Jetzt ist die Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.